Es riecht nach Praxis. Wir müssen einen langen Gang durchqueren, ehe wir ins Anmeldezimmer gelangen. Eine junge Dame, blond mit eingecremter Haut und silberner Brille, sitzt dort an einem Schreibtisch. »Sie wünschen?« fragt sie. Ihr Blick ist böse. Sie wirkt gestresst. Janosch tritt vor. »Ich würde gerne zur Beratungsstelle Sex and So.« »Zweite Tür links«, sagt sie. Dabei hebt sie ihre Stimme. »Sie ist erotisch. Ich freue mich, ihr begegnet zu sein. Ich beschließe noch einmal, alleine herzukommen. Vielleicht ein bisschen besser gekleidet und vielleicht mit einer Blume oder so. Aber erst später, jetzt noch nicht.« Wir gelangen vor eine braune Türe. Sex and So ist darauf zu lesen. Der dicke Felix lacht, seine Ohren werden rot, er ist nervös. »Hat jemand zufällig was zu fressen hier?«, fragt er. »Ich meine ja nur so, ich könnte jetzt was gebrauchen. Halt's Maul, Kugli«, klingt es von allen Seiten. Janosch klopft, eine zierliche Stimme antwortet ihm. »Herein«, sagt sie. Ich schätze die Stimme auf 43, vielleicht auch ein wenig jünger. Wir betreten den kleinen Raum. Alles ist dicht aneinander gedrängt. Wir haben kaum Platz. Hinter einem rotbraunen Schreibtisch, er ist schön geformt und würde auch gut in mein Internatszimmer passen, sitzt eine blonde Frau. Ihr Gesicht ist ein wenig faltig. Sie muss wirklich 43 sein. Die Augen sind von einem sonderbaren Grün. Sie fallen auf. Ansonsten ist es ein hellhäutiges Geschöpf. Vor ihrem Schreibtisch stehen drei Stühle aus schwarzem Leder. An der Wand hängen Pornobilder. Die meisten von ihnen zeigen die Missionarstellung. Oder auch Frauen, die irgendwelchen muskulösen Männern einen blasen. Der dünne Felix und ich fühlen uns sofort davon angezogen. Die blonde Dame hingegen erhebt sich. Spezi? Diesmal dauert es, glaube ich, ein bisschen länger, weil ich die Nase putzen muss. Aber nicht allzu lange. Ja, also, jetzt geht's weiter. Wo war ich? Genau. Ich heiße Katharina Westphalen, sagt sie. Wir werden uns sicher noch genauer kennenlernen. Seid ihr vom Internat Neuseelen? Ja, antwortet der dicke Felix, der unentwegt auf das Glas mit Gummibärchen glotzt, das auf einem der beiden Nebentische steht. Meinen Sie, ich dürfte mir davon eins nehmen, fragt er höflich. Aber natürlich, antwortet Westphalen. Janosch und ich schütteln den Kopf. Was habt ihr denn für ein Anliegen, fragt Westphalen. Janosch dreht sich zu Florian um. Mein Krug, fragt er flüsternd. Dein Krug, bestätigt Florian. Eigentlich habe nur ich ein Anliegen, sagt Janosch an Westphalen gewandt. Auch ihm ist jetzt das Blut in den Kopf gestiegen. Wie heißt du, fragt sie. Janosch, antwortet er. Und was genau ist dein Anliegen? Der dicke Felix grinst. Er stopft gerade ein Gummibärchen in sich hinein. Die Spannung steigt. Alle starren auf Janosch. Nun ja, antwortet dieser schließlich. Er sieht sich um. Ich bin schwul und ich würde gerne mit Treu Sex haben. Dabei deutet er auf ihn. Aber ich habe Angst, dass der Erzieher uns erwischt. Wie würde er darauf reagieren? Oder besser gesagt, wie hat ein Erzieher darauf zu reagieren? Mit Suspension? Mit 3 Wochen Tischdienst? Warum zum Teufel können Schwule nicht einfach schwul sein? Nicht wahr, Treu? Janosch ist unbestreitbar zu seiner Bestform aufgelaufen. Den Krug hat er sich wirklich verdient. Es ist ihm egal, was Frau Westphalen von ihm denkt. Und es ist ihm auch egal, ob sie sich telefonisch bei dem Erzieher melden wird. Er ist nun der Größte. Er hat einen Krug gewonnen und seine Freunde werden ihn deswegen ewig lieben. Was kann ihm also passieren? Was sagst du dazu, Treu, fragt Westphalen. Treu schweigt. Schämt er sich dafür? Fragt sie nun wieder an Janosch gewandt. Natürlich schämt er sich. Ich meine, schauen Sie ihn doch mal an. Wer würde sich da nicht schämen? Treu tut einen Schritt nach rechts. Unendlicher Zorn spiegelt sich in seinem Gesicht. Er kneift die Augen zusammen. Am liebsten würde er schreien, das sieht man. Doch er kann es nicht. Der Schrei verhallt innerlich. Der dicke Felix geht zu ihm hinüber. Mach dir nichts draus, sagt er. Die gleichen Worte, die ich zuvor bei ihm selbst angewendet habe. Vielleicht helfen sie. Treu schweigt immer noch, doch sein Gesicht hält sich ein wenig auf. Immerhin ein Anfang. Janosch merkt von alledem nichts. Hört sich genüsslich die Belehrungen und Vorschläge Westphalens an. Er grinst. So, jetzt möchte ich, wenn das okay ist, einen Behinderungsdialog vorlesen. Und zwar, weil ich habe ja irgendwie diese Behinderung und die geht auch nicht weg. Und deswegen möchte ich jetzt einfach, weil mir das auch wichtig ist,